Scheiße, ich f**ke die Deutschen einfach. Ich f**ke die Deutschen, richtig f**ke ich die Deutschen auf mein Sch. Stolz auf unsere Ahnenbuch. Niemals lassen wir uns knechten. Oh Gott!